Das Ergebnis war sogar gemein, das ist wahr. Aber Sie sind kein hoffnungslos gemeiner Mensch. Nein, durchaus kein gemeiner Mensch, nicht im Mindesten. Sie haben sich wenigstens nicht lange etwas vorgemacht. Sie sind auf den ersten Anhieb gleich bis zur äußersten Grenze gegangen. Für wen halte ich Sie denn? Ich halte Sie für einen von jener Sorte Menschen, denen man meinetwegen das ganze Eingeweide herausschneiden kann, die aber ruhig dastehen und lächelnd auf ihre Peiniger blicken, wenn sie nur einen Glauben oder einen Gott gefunden haben. Nun, Sie werden ihn finden und Sie werden leben. Außerdem brauchen Sie schon seit langem eine Luftveränderung. Und dann, nun ja, Leiden ist auch eine gute Sache. So leiden Sie denn. Dieser Nikolai hat vielleicht auch recht, wenn er leiden will. Ich weiß, dass Sie noch nicht glauben wollen. Grübeln Sie aber nicht zu viel. Geben Sie sich einfach dem Leben hin, ohne viel zu überlegen. Seien Sie versichert. Es wird Sie geradewegs ans Ufer tragen und auf die Beine stellen. An was für ein Ufer? Woher soll ich das wissen? Ich glaube nur, dass Sie noch viel Leben vor sich haben. Ich weiß auch, dass Sie meine Worte jetzt für eine auswendig gelernte Moralpredigt halten. Aber vielleicht werden Sie sich daran später einmal erinnern und vielleicht wird es Ihnen einmal noch von Nutzen sein können. Nur deshalb sage ich das. Es ist nur gut, dass Sie bloß diese Alte ermordet haben. Wenn Sie sich eine andere Theorie ausgedacht hätten, so würden Sie vielleicht eine noch 100 Millionen Mal schlimmere Sache vollbracht haben. Vielleicht muss man Gott dafür danken. Wer weiß, vielleicht will Gott Sie für etwas Bestimmtes aufsparen. Sie haben ein großes Herz und sollten sich weniger fürchten. Sie haben Angst vor dem großen Schritt, der Ihnen bevorsteht. Nein, in diesem Fall muss man sich schämen, Angst zu haben. Wenn Sie schon einen solchen Schritt getan haben, so haben Sie sich jetzt zusammenzunehmen. Das verlangt die Gerechtigkeit. Also erfüllen Sie, was die Gerechtigkeit nun mal verlangt. Ich weiß, dass Sie nicht glauben, aber bei Gott. Das Leben wird Sie ans Ufer spülen und Sie werden es dann lieb gewinnen. Jetzt haben Sie bloß zu wenig Luft. Gerade aber Sie brauchen Luft. Luft. Raskolnikow zuckte zusammen. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Fuhr er ihn an. Sind Sie etwa ein Prophet? Von welch einer Höhe erhabener Ruhe herab verkünden Sie mir all Ihre weisen Prophezeiungen?